1000 Passagiere wurden nun auf andere Flüge oder Zugverbindungen umgebucht. Die Passagiere waren größtenteils verärgert. Man habe ihnen am Flughafen keine weiteren Informationen gegeben, berichtet ein Fluggast in Rostock. Der Flug sei einfach gestrichen worden. Die Fluggesellschaft DL gibt es erst seit wenigen Jahren. Die DL hat vor allem innerdeutsche Strecken bedient und auch kleinere Flughäfen wie die in Dortmund oder Rostock. Auf der internationalen Süßwarenmesse ISM in Köln zeigen 1400 Aussteller aus 65 Ländern ab kommendem Sonntag den Fachbesuchern ihre Kreationen. Wegen der steigenden Zuckerpreise werden Verbraucher dieses Jahr auch höhere Preise für Süßigkeiten zahlen müssen. Der Verkauf von Süßwaren ging allerdings im letzten Jahr um 10% zurück. Die Sprecherin der Süßwarenmesse, Ilona Schneider, führt dies auf ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein zurück. Gesunde Ernährung werde auch für Jugendliche immer wichtiger, so Schneider. Am vergangenen Wochenende erreichte die Erde der stärkste Sonnensturm seit Jahren. Sonnenstürme sind für Erde und Menschen harmlos, allerdings traten Probleme beim Empfang von Satellitenprogrammen auf. Auch der Handyempfang war zeitweise gestört. Die Sonnenstürme lösten ebenfalls die sogenannten Polarlichter aus. Grünliche Lichter, die am Abend- und Nachthimmel zu sehen sind und meist im Norden Skandinaviens auftreten. Die Polarlichter waren ungewöhnlicherweise sogar über England zu sehen. Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich werfen ihre Schatten voraus. Gestern Abend haben die beiden Kandidaten in einem TV-Duell versucht, unentschlossene Wähler zu überzeugen. In dem 60-minütigen Duell wurden vor allem bildungs- und sozialpolitische Themen angesprochen. Bei einer Umfrage im Anschluss an die Sendung konnte aber kein eindeutiger Gewinner ausgemacht werden. Die Wahlen finden in 4 Wochen statt. Und hier noch ein Hinweis für alle, die mit dem Auto unterwegs sind. Am kommenden Wochenende ist die Autobahn A3 im Kreuz Oberhausen in Richtung Arnheim-Hannover wegen Bauarbeiten gesperrt. Gesperrt ist auch die Auffahrt in Richtung Arnheim-Hannover an der Anschlussstelle Oberhausen-Holten. Die Gegenrichtung ist frei befahrbar. Umleitungen sind ausgeschildert. Dennoch bittet die Polizei alle ortskundigen Autofahrer, die Baustelle möglichst weiträumig zu umfahren. Eine Warnung vor einem herkömmlichen Sturm hat das Deutsche Wetteramt für den Südwesten des Landes ausgegeben. Das Tief Helena zieht vom Atlantik kommend über West- und Mitteleuropa hinweg, wird Deutschland aber nur streifen. Morgen Mittag werden Sturmböen